Unser Licht kann ganze Metropolen erhellen. Wir fliegen in 24 Stunden um die Welt. Es gibt doch viel zu viele Farben, um es nur schwarz-weiß zu sehen. Und trotz tausender von Sprachen können wir uns doch verstehen. So wie wir sind, können wir alles erreichen. So wie wir sind, kann uns nichts mehr halten. So wie wir sind, voller Euphorie, weil noch so viel vor uns liegt. So wie wir sind, mal laut, mal leise. So wie wir sind, voller Träume und Zweifel. So wie wir sind, so wie wir sind, so wie wir sind. Aus unseren Fenstern können wir über Wolken sehen, während darüber Satellitenrunden drehen. Wir haben für alles eine Formel, doch können das hier nicht erklären. Dieses Gefühl, wenn wir zusammenstehen und tausend Stimmen zu einer werden. So wie wir sind, können wir alles erreichen. So wie wir sind, kann uns nichts mehr halten. So wie wir sind, voller Euphorie, weil noch so viel vor uns liegt. So wie wir sind, mal laut, mal leise. So wie wir sind, voller Träume und Zweifel. So wie wir sind, so wie wir sind, so wie wir sind. Es gibt doch viel zu viele Farben, um es nur schwarz-weiß zu sehen. Und trotz tausender von Sprachen können wir uns doch verstehen.